haben die doofen drei MCs. Kennt ihr diese Rhyme-Genies? Attraktiv und reimaktiv, Diplomisten wollen Beef. Denn wir haben ein Herz für Rinder, yo, wir haben sie zum Fressen, yeah. Diploristen sind behindert, muss ich auf eure Fressen hören. Fehlanzeige, wir haben höchste Sinn für Totalschaden. Während wir brutal starten, wollen wir davon abraten, sich uns in den Weg zu stellen, denn ohne Rücksicht auf Verluste kratzen wir MCs von Mikey von der Wunde eine Kruste. Für mich seid ihr Nutella, maximal Brot auf Strich. Seht aus wie ein Haufen Scheiße, macht doch derb und hart den Biss. Doch sorry Jungs, so läuft das nicht, denn nun kommt diese Platte, die sich nicht mit anderen misst, weil all die anderen sind uns Latte. Da stehen wir drüber, wollen noch höher auf den Rap-Olymp und spitz. Nach diesem Ding weiß jeder, wer die Kings hier sind. Krank, arrogant, intrigant und unantastbar. Flotal, Schaden, Styles, es ist wahr, doch auch unfassbar. Yo, Bitches kommen zu uns und wollen, dass wir ihn reinstecken. Sobald wir das getan haben, können wir auch gleich das Mic checken. Wenn ihr an Bimmel denkt, yo, dann reden wir von Mic-Steckern. Zwischen Zeilen lese Styles, wo Frauenrechtler gleich meckern. Wir sind euch einen Schritt voraus, Kritik steht bei uns nirgendwo. Sagen Dinge, die ihr hasst und trotzdem wird das hochgelobt. Psychologisch eine Eins, musikalisch noch besser. Die Floristen sind Zeit mit Lines als Stein wie Messer. Biatch, yeah. Biatch, Floristen shit. Die Floristen, ja, immer fresh am Start. Follow Bounty, Messias, der Messias des Raps. Die Floristen, Schwiegermutters Ficker. Die Katz nimmst.